Unbeschreiblich sind die Brutalitäten, mit denen die Verhaftungen vorgenommen wurden. Viele, meist Nichtkämpfer, denn die Schutzbündler hatten sich zurückgezogen, wurden von den Polizeibestien wie wahnsinnig geprügelt. Deren Wut kannte keine Grenzen. Unzählige Bajonettstiche in Brust und Rücken der Verhafteten sind beredte Zeichen dafür. Auf dem Wege vom Schlingerhof zum Kommissariat mussten die 300 Gefangenen auf der Brünnerstraße in der Nähe der Feuerwache anhalten. Als das Militär die Gefangenen an die Polizei übergab und sie währenddessen allerdings nur einen Augenblick allein standen, benutzten die Heimwehren und die Mannschaft eines Panzerautos diese Gelegenheit und beschossen die dicht gedrängt, wehrlos und mit erhobenen Händen dastehenden Gefangenen aus 2 Maschinengewehren. Die Wirkung war unbeschreiblich. Viele wälzten sich in ihrem Blute.